Ja, meine Damen und Herren, wir fangen an. Können wir anfangen? Ja, im Institut und bei mir stapeln sich die Kommentare. Das ist sehr erfreulich. Und an meinem E-Mail-Account laufen sie auch alle ein mit so ein paar Unklarheiten. Also nochmal, wer das nur in Hardcopy abgegeben hat, gibt dasselbe nochmal per E-Mail ab. Also müssen in beiden Varianten da sein. Und einige haben offensichtlich vergessen, diese Erklärung, diese schriftliche Erklärung, die Hausarbeit ist selbstständig mit allen Angaben der Quellen. Also, die nutzt man natürlich gar nichts, wenn sie per E-Mail da ist, sondern die müssen sich als Hardcopy abgeben. Und wenn Sie das nicht bei Ihrer Arbeit gemacht haben, bringen Sie sie die nächsten Tage im Sekretariat vorbei, sagen Sie nochmal, da ist die Erklärung mit Ihrem Namen drauf und Ihrer eigenhändigen Unterschrift. Und dann nehme ich die zu Ihrem Kommentar dann dazu. Ja, heute ist die vorletzte Vorlesung. Die letzte Vorlesung Grundzüge findet am nächsten Montag, selbe Zeit, aber in einem anderen Rahmen statt, wie sich vielleicht schon rumgesprochen hat. Denn ich gehe nach 40 Jahren im öffentlichen Dienst in der unaufhaltsamen Bearbeitung von Studierendenköpfen, davon 20 Jahre in Freiburg, gehe ich, wie das so schön heißt, in den Ruhestand. Und am Montag, also nächsten Montag, 8. Februar, 16 bis 18 Uhr, ist meine Abschiedsvorlesung, also genau auf unserem Termin. Und die findet eben nicht hier statt, in diesem Raum, sondern die findet in der Aula oben statt. Und das ist nicht nur eine Vorlesung für Sie als Teilnehmer der Grundzüge der Soziologie und Erstsemester, sondern auch für die höheren Semester. Und dabei werden auch noch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommen und Kolleginnen und Kollegen und Freundinnen des Instituts und so weiter und so weiter. In dieser letzten, meiner Abschiedsvorlesung, werde ich dann für Sie über den letzten Punkt der Grundzüge-Vorlesung, den Sie in Ihrem Gliederungsplan haben, nämlich soziale Rationalität, sprechen. Und für die höheren Semester und weiteren Zuhörer ist das Thema der Abschiedsvorlesung religiöse Indifferenz. Erst hatte ich ja die Idee, vorne gleich die ersten Reihen in der Aula für Sie als Erstsemester zu reservieren und so Schilder drauf, nur für Erstsemester. Dann hat meine Frau gesagt, das kannst du eigentlich nicht machen, wenn da, die sind nicht reserviert, aber ich weiß ja, dass sie ohnehin dann pünktlich da sein. Also wie gesagt, heute, vorletzte Stunde, letzter Teil, Soziologie. Soziologie entsteht im 19. Jahrhundert. Wir sind eine relativ junge Wissenschaft im Vergleich etwa zu Philosophen oder Medizinern. Und Soziologie entsteht in einer Zeit, in der die alte Selbstverständlichkeit von gemeinschaftlichem Zusammenleben, also dass Menschen einander brauchen, diese alte Selbstverständlichkeit ist nicht mehr selbstverständlich. Das ist eine Zeit, in der die sozialen Bindungen zerreißen, in der eben ungebundene Selbstentwicklung gefordert wird, in der die Ausbreitung von Geldwirtschaft alles Mögliche käuflich macht, also nicht nur Äpfel und Birnen, sondern auch Dienste, in der die Arbeiter ausgebeutet werden und, wie ein Zeitgenosse sagte, sie einen gewalttätigen Charakter annehmen und in der die Künstler sich für völlig autonom halten. Entdeckung der Gesellschaft, unser erster Punkt in diesem Bereich, meint eben Entdeckung der Gesellschaft als einer problematischen Angelegenheit, einer Angelegenheit, wo es um das Aufbrechen sozialer Fragen geht, um das Aufbrechen sozialer Probleme. Darüber habe ich letztes Mal gesprochen und das ist ein bisschen die reduzierte Gliederung, etwas gerafft, Entdeckung der Gesellschaft. Dann wird es heute darum gehen, um das Gebiet der Soziologie. Dann werde ich kurz auf drei Traditionen eingehen, heute etwas zu den Berufschancen sagen und wie gesagt nächsten Montag über soziale Rationalität am Abschluss der Abschiedsvorlesung reden. Ja, wie gesagt, soziale Probleme entstehen im 19. Jahrhundert und die Antwort auf diese Verwerfungen, das Aufbrechen von Gemeinschaften durch Modernisierungsprozesse, wie wir generell sagen, da entsteht eine neue Disziplin, die es vorher so noch nicht gab, nämlich die Soziologie, unser Fach. Und Schwierigkeiten zu sagen, was das überhaupt ist, Soziologie, die ziehen sich lange, lange hin. Noch in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts herrscht überhaupt Unsicherheit, was das für ein komisches Fach sein soll. Und einer unserer Klassiker der Soziologie, Sie kennen ja nun schon einige, Sie kennen Weber, Sie kennen Schütz, Sie kennen Marx, Sie kennen Durkheim, einer, den Sie noch nicht kennen, nämlich Georg Simmel, der schreibt zu dieser Frage 1917 ein kleines Bändchen mit dem Titel Grundfragen der Soziologie, Kapitel 1, das Gebiet der Soziologie. Darauf will ich eingehen. Georg Simmel fängt 1867 an, Geschichte, Völkerpsychologie und Philosophie zu studieren. Soziologie existiert nicht in Berlin in dieser Zeit. Dann meldet er sich zur Promotion an, 1881, Thema psychologisch-ethnologische Studien über die Anfänge der Musik, so seine Dissertation, und Simmel fällt erstmal durch. Durch kommt er dann mit einem anderen Thema, Darstellung und Beurteilung von Kants verschiedenen Ansichten über das Wesen der Materie, das klingt sehr solide, ne? Prüfungsfächer Philosophie, Kunstgeschichte, Altitalienisch, dann habilitiert er sich auch über Kant und dann nach langen Herumhängezeiten 1898 um die Jahrhundertwende erhält er eine Stelle, die heißt für Sozial- und Geschichtsphilosophie in Berlin. 1911 wird Simmel Ehrendoktor der Staatswissenschaften hier an unserer Universität in Freiburg. Das ist nun wirklich eine reichlich bizarre Karriere von den Anfängen der Musik zum Ehrendoktor der Staatswissenschaften. Und jetzt werden Sie sich fragen, warum bekommt er den Ehrendoktor? Und in der Urkunde heißt es, zitiere, sein Verdienst ist, als Begründer der Wissenschaft der Soziologie die Nationalökonomie durch neue wichtige Erkenntnisse bereichert zu haben. Zitat Ende. Dann ganz spät, mit 56 Jahren, 1914, wird er ordentlicher Professor für Soziologie in Straßburg. Das sind Karrieren, die bei den Begründern unseres Faches überhaupt nicht selten sind. Also ich gehe jetzt auf diese kleine Schrift 1917, Grundfragen der Soziologie. Da heißt es, die Aufgabe, über die Wissenschaft Soziologie Auskunft zu geben, findet ihre erste Schwierigkeit darin, dass ihr Anspruch auf den Titel einer Wissenschaft keineswegs unbestritten ist. Und dass, wo ihr dieser selbst zugestanden wird, über den Inhalt und ihre Ziele sich ein Chaos von Meinungen ausbreitet, deren Widersprüche und Unklarheiten, den Zweifel, ob man es hier überhaupt mit einer wissenschaftlich berechtigten Fragestellung zu tun hat, immer von Neuem nähren. Zitat Ende 1917. Ich mache gleich mit Simmel weiter, aber ich unterbreche das mal. Vielleicht denken Sie, naja, heute müsste doch wohl unter Soziologinnen und Soziologen das irgendwie Problem ausgestanden zu sein. Aber jetzt lese ich noch mal Niklas Luhmann, sein Einstieg in soziale Systeme, 1984, da schreibt Luhmann, ich zitiere, die Soziologie steckt in einer Theoriekrise. Eine im Ganzen recht erfolgreiche empirische Forschung hat unser Wissen vermehrt, hat aber nicht zur Bildung einer facheinheitlichen Theorie geführt. Als empirische Wissenschaft kann die Soziologie den Anspruch nicht aufgeben, ihre Aussagen anhand von Daten zu überprüfen, die der Realität abgewonnen sind, wie immer alt oder neu die Schläuche sein mögen, in die man das Gewonnene abfüllt. Sie kann aber gerade mit diesem Prinzip jedoch die Besonderheit ihres Gegenstandsbereichs und ihre eigene Einheit als wissenschaftliche Disziplin nicht begründen. Die Resignation geht so weit, dass man dies gar nicht mehr versucht. Zitat Ende, Luhmann. Also, Gebiet der Soziologie, Besonderheit des Gegenstandsbereichs der Soziologie, die Frage nach der Einheit dieser wissenschaftlichen Disziplin, das ist offensichtlich ein länger laufendes Problem. Also gehen wir nochmal zurück zu Simmel 1917, da heißt es weiter, ich zitiere Simmel: Nun wäre der Mangel an einer unbestrittenen, grenzsichernden Definition zu verschmerzen, wenn wenigstens eine Summe einzelner Probleme vorläge, die, in anderen Wissenschaften nicht oder nicht erschöpfend behandelt, die Tatsache oder den Begriff der Gesellschaft als ein Element enthielten und darin ihren gemeinsamen Berührungspunkt besäßen. Wären sie dann auch in ihren sonstigen Inhalten, Richtungen, Lösungsarten so verschieden, dass man sie nicht gut als einheitliche Wissenschaft behandeln könnte, so würde doch der Begriff Soziologie ihnen eine vorläufige Unterkunft gewähren. Es stünde wenigstens äußerlich fest, wo man sie zu suchen hätte, wie etwa der Begriff Technik durchaus legitim für einen ungeheuren Bezirk von Aufgaben gilt, ohne dass es für das Verständnis und die Lösung der Einzelnen gerade viel förderte, dass ein gemeinsamer Charakterzug an diesem Eigennamen teilgibt. Allein, fährt er fort, allein selbst diese schmale Verknüpfung mannigfaltiger Probleme, die immerhin eine in tieferer Schicht aufzufindende Einheit verspräche, sie scheint an der Problematik des einzig zusammenhaltenden Begriffs zu zersplittern, des Begriffs der Gesellschaft. Zitat Ende. Ja, meine Damen und Herren, wo liegt das Gebiet der Soziologie? Das ist die Frage. Und Simmel argumentiert dann weiter in dieser Schrift und ergreift sozusagen die Position des Streits um dieses neue Fach Soziologie auf, das sich sozusagen aus den Krisen des 19. Jahrhunderts heraus bildet, und denkt diese weiter. Also um es ganz kurz zu machen, wo liegt das Gebiet der Soziologie? Antwort: Es liegt überall und nirgends. Überall und nirgends. Also vielleicht fangen wir mal mit dem Nirgends an. Simmel referiert die Positionen derer, die meinen, die Soziologen haben gar kein Gebiet, völlig überflüssige Wissenschaft. Und da heißt es, ich zitiere: Alle Existenz, so hören wir, komme ausschließlich den Individuen und ihren Beschaffenheiten und Erlebnissen zu, und Gesellschaft sei eine Abstraktion, unentbehrlich für praktische Zwecke, höchst nützlich auch für eine vorläufige Zusammenfassung der Erscheinungen, aber kein wirklicher Gegenstand jenseits der Einzelwesen und der Vorgänge an ihnen. Wenn ein jedes von diesen in seiner naturgesetzlichen und historischen Bestimmtheit erforscht sei, so bleibt für eine davon gesonderte Wissenschaft überhaupt kein reales Objekt mehr übrig. Zitat Ende. Also wenn die Physiologen den Körper der Menschen, die Psychologen die Seele der Menschen, der Staatswissenschaftler das politische Verhalten, die Ökonomen das Wirtschaftsverhalten, die Philologen die Sprache, der Theologe den Glauben des Menschen, der Historiker die Geschichte der Menschen als existierende Tatsachen untersucht hat, tja, dann gibt es gar nichts mehr zu untersuchen. Das war's doch. Das Gebiet der Soziologie ist nirgends. Die Sphäre der menschlichen Existenz, die ist restlos aufgeteilt unter ehrwürdigen Disziplinen, die viel, viel älter und etablierter sind als die Soziologie. Und diese junge Dame Soziologie, die hängt völlig in der Luft, und überall, wo sie landen will, da wird eigentlich schon Wissenschaft betrieben. Soziologie ist überflüssig. Und dann gibt es eine andere Position. Und da schreibt Simmel, ich zitiere: Alles, was Menschen sind und tun, so heißt es nun andererseits, geht innerhalb der Gesellschaft durch sie bestimmt und als ein Teil ihres Lebens vor sich. Es gäbe also überhaupt keine Wissenschaft von menschlichen Dingen, die nicht Wissenschaft von der Gesellschaft sei. Anstelle der künstlich gegeneinander isolierten Einzelwissenschaften historischer, psychologischer, normativer Art habe also die Gesellschaftswissenschaft zu treten und in ihrer Einheit zum Ausdruck zu bringen, dass alle menschlichen Interessen und Inhalte Vorgänge sind, die durch die Vergesellschaftung zu konkreten Einheiten zusammengingen. Zitat Ende. Also was ist das? Das ist Soziologie als eine Superwissenschaft, die alle Humandisziplinen, also alle Disziplinen, die sich mit menschlichen Dingen überhaupt befassen, einschließt. Also die Mediziner, Juristen, Ökonomen, Philologen, das sind gleichsam eigentlich nur Unterabteilungen der Soziologie. Soziologie ist überall, alles Menschliche ist gesellschaftlich. Und dieses junge Fach Soziologie schwingt sich gleich auf den Chefsessel und gemeindet die anderen Disziplinen als Unterabteilungen der Soziologie ein. Ja, meine Damen und Herren, was ist das Gebiet der Soziologie? Für die erste Position bleibt für ein Fachgebiet Gesellschaft überhaupt kein Platz. Und für die zweite Position ist das Thema Gesellschaft schon überall präsent. Von daher kann Soziologie eigentlich nur eine alles menschliche, umfassende Superwissenschaft sein. Ja, das ist das Problem. Ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, wie Simmel sich das vorgestellt hat. Ich will auch nicht auf die Unmenge von Vorschlägen eingehen, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts bis zu Luhmann und bis darüber hinaus reichen eine Gegenstandsabgrenzung der Soziologie oder eine selbsttragende Soziologiekonzeption zu entwickeln. Das ist nicht zu Ende, das geht weiter und Sie können durchaus Grundzüge der Soziologie als einen Versuch in dieser Richtung lesen. Ja, wir reden über unser Fach. Kein Fach kann sich seine Geburtsstunde frei wählen. Die Philosophie entstand bei den Griechen und deshalb muss bis heute Aristoteles und Platon gelesen werden. Die Philosophen könnten sich das auch nicht aussuchen. Kein Fach kann sich seine Geburtsstunde frei wählen und für unser Fach sind nun zwei Umstände ganz wichtig. Erstens, darüber habe ich letztes Mal gesprochen, Soziologie entsteht aus der Erfahrung der Inevidenz des Sozialen, wie ich das nenne, der Unselbstverständlichkeit von Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Das ist die eine Bedingung, eine Patin, die an unserer Wiege stand. Und die andere Patin, Soziologie entsteht in einer Disziplinenlandschaft, in einer universitären Disziplinenlandschaft, in der entweder kein Platz ist oder zu viel Platz ist. Und das ist sozusagen, das ist unsere Mitgift, wenn Sie so wollen, die Mitgift und so. Und aus diesen beiden Umständen resultieren nun heute meines Erachtens zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe lautet, was müssen wir tun, um den Verschiebungen gerecht zu werden, die seit dem 19. Jahrhundert sich ereignet haben, seit dem Aufbrechen der sozialen Frage. Nicht? Soziologie ist entstanden als Wissenschaft in Reaktion auf die sozialen Krisen des 19. Jahrhunderts. Deshalb fängt Soziologie zumal in Deutschland eben mit Marx an, wie Sie auch in diesem Semester. Und dann geht es weiter, aber das reicht nicht. Es reicht nicht, immer an diesem Fokus der sozialen Probleme des 19. Jahrhunderts festzuhalten. Wir müssen neu fragen, was ist eigentlich unsere Aktualität heute? Was ist das aktuelle Feld möglicher Erfahrungen und Erfahrungsverarbeitungen? Was ist der Charakter unserer Gegenwart? Und da kann man ja lange überlegen, ob denn die soziale Frage in dieser Spur, ob das noch den Charakter unserer Gegenwart bestimmt? Oder vielleicht ganz andere Frage, vielleicht die Frage der Technisierung und Ästhetisierung der Lebenswelt. Ist das vielleicht ein neuer Fokus? Darüber müssen Sie sich schon überlegen. Den Kopf zerbrechen. Und die zweite Frage lautet, wie ist Soziologie als Disziplin im Verhältnis zu den anderen Disziplinen zu bestimmen? Also dieses Überall- und Nirgends-Problem. Und alle versuchen nun, Soziologie als ein Fach wie zum Beispiel Geschichte, das sie dann ja noch portionieren können, alte Geschichte, mittelalterliche Geschichte, frühe Neuzeit, Neuzeit, neueste Zeit, Zeitgeschichte, können sie ja herrliche Portionen machen, da gibt es überhaupt keinen Streit. Alle versuchen Soziologie als ein Fach wie Geschichte oder wie Ökonomie oder wie Philosophie zu bestimmen, die scheitern einfach. Warum? Weil der Typ des Gegenstands, also das Gebiet der Soziologie, eben kaum jene Dichte und Abgegrenztheit erhalten kann, wie das bei anderen lang etablierten Fächern der Fall ist. Und das hat Konsequenzen. Studierende anderer Fächer, Wissenschaftler anderer Fächer, die können es sich leisten, ganz locker zu sagen, das interessiert mich nicht. Es ist Aufgabe des Mediziners, sich um den menschlichen Körper zu kümmern. Es ist Aufgabe des Geografen, sich mit der Erdoberfläche zu befassen. Basta. Und so weiter. So einfach geht das bei uns nicht, denn Soziologie ist überall und nirgends, das wissen Sie. Wir sind immer darauf angewiesen, dass das, was anderswo gemacht wird, auch ernsthaft zur Kenntnis genommen wird. Mein Lehrer Hans-Paul Barth, der hat das mal so gesagt, wer Soziologie treibt, der muss in fremden Gärten wildern. Also interdisziplinär Verfahren. Die Gartenbesitzer sehen das natürlich nicht gerne. Da müssen sie mit rechnen. Wildern ist, da könnte man viel zu sagen zum Wildern. Also, meine Damen und Herren, Soziologie, das ist kein leichtes Fach. Es ist nämlich selten von sich aus irgendwie selbstverständlich, ob etwas zur Soziologie gehört oder nicht. Das heißt, Soziologie ist alles andere als ein Fach wie eine Schublade. Nochmal anders gesagt, wir stehen immer wieder vor der Aufgabe, Dinge, die wir erfahren, Dinge, die uns begegnen, soziologisch relevant zu machen. Die soziologische Relevanz darin zu bestimmen. Und dieses relevant machen, das ist sozusagen unsere Aufgabe, das ist nicht vorgegeben. Was wir gelernt haben, Differenzierung, Handeln, System, Struktur, Norm, das sind Blickweisen, aber keine Territorien mit Grenzen, das sind Blickweisen. Das ist nicht einfach, viele kommen da auch ins Schwimmen, das werden Sie selber merken. Ist das eigentlich, gehört das noch dazu, gehört das nicht mehr dazu? Viele kommen ins Schwimmen, aber, meine Damen und Herren, wenn Sie die Fähigkeit zum soziologischen Blick auf das Geschehen entwickeln, wenn die wächst, dann erschließen sich Ihnen Einsichten in die menschliche Lebenswelt, die einen die ganze Mühe vergessen lassen. Ja, was gehört zur Soziologie, was nicht? Wenn Sie solche Fragen plagen, macht es Sinn, sich immer an diese Geburtskonstellation unseres Faches zu entsinnen. Es gehört nämlich zu dieser Konstellation, dass Soziologie eine, wie soll man sagen, Krisenwissenschaft ist. Eine Wissenschaft, die aus einer Krise, aus der Erschütterung des Sozialen geboren ist. Und dabei hatte man immer zweierlei Typen von Krisen im Auge. Einmal die alle Lebensbereiche durchdringende große Krisenhaftigkeit der gesamten Gesellschaft, nennt man sie nun Industriegesellschaft oder Kapitalismus oder wie immer. Und dann die vielen, vielen speziellen Krisen, die man zwar als Symptome einer großen Krise deuten konnte, die aber doch immer auch ein spezielles Wissen erforderten. Und so gibt es in unserem Fach eine anhaltende Diskussion, ob der Schwerpunkt der Ausbildung nun mehr im allgemeinen, theoretischen Bereich liegen soll oder ob sich Soziologinnen und Soziologen auf spezielle, bestimmte Krisenfelder spezialisieren sollen. Nun haben wir noch ein zusätzliches Problem. Wenn wir so eine Selbstanzeige machen wollen, dann steht da nicht einfach, Soziologie ist eine Krisenwissenschaft, wir analysieren die Krisenphänomene und schlagen Lösungen vor, nach dem Modell, sind Sie depressiv, wir heitern Sie auf, wir reparieren Ihren defekten Gemeinschaftssinn und so. Denn die Kernfrage für uns heute ist, wir haben nicht nur Krisen, sondern wir haben Folgeprobleme bisheriger Krisenprobleme. Folgeprobleme bisheriger Krisenlösungen, wollte ich sagen. Nämlich die Frage, wie kann damit umgegangen werden, dass schon lange, lange und von vielen Experten und Wissenschaftlern an einer Krise gearbeitet wird. In vielen Fächern kann man ja noch mit einer gewissen Naivität davon ausgehen, dass der glorreiche Einzug wissenschaftlichen Wissens in eine ahnungslose Praxis dann schon den Segen bringen wird. Das kann manchmal klappen. Aber wir haben vor allem im Beruf natürlich dann mit der Definition und Verteilung der durch die wissenschaftliche Zivilisation selbst verschuldeten Fehlern und Risiken zu tun. Wir sind eigentlich, kann man kurz sagen, Spezialisten nicht für Probleme, sondern Spezialisten für Folgeprobleme. Für Folgeprobleme. Wir haben es eigentlich in der Regel mit verwirklichten allgemeinen Konzepten zu tun. Es geht um das zweite Problem, die unbeabsichtigten Folgen vergangener Krisenlösungen. Denn an der Krise der modernen Gesellschaft seit dem 19. Jahrhundert laborieren schon viele, Juristen, Psychologen etc. Da ist schon ein Prozess der Verwissenschaftlichung, der Wahrnehmung in Gang gekommen, aber es hat unbeabsichtigte Folgen dieses Prozesses gegeben. Also selten sind wir die Ersten, die bei der Sache sind, sondern meistens kommen wir, wenn andere Experten kapitulieren. Es läuft irgendetwas nicht schief. Es läuft irgendetwas schief in irgendeiner Einrichtung. Ja, was machen die Leute? Ja, der Chef sagt, stellen wir mal einen Juristen ein, da gibt es ja Streit. Dann kommt der Jurist, okay, vielleicht hat er Glück, kann aber auch sein, dass die Sache daneben geht, dann wird er wieder entlassen, hat nichts gebracht. Dann sagt sich der Chef, also mit Verschärfung von Normen und Regeln und sowas kommen wir überhaupt nicht weiter. Stellen wir mal einen Psychologen ein. Vielleicht liegt es an der Stimmung, an der Seele, irgendwie Mitarbeiter motivieren und zusammenarbeiten, Coaching etc. Ja, der Psychologe, nach einem Jahr, die Probleme sind immer noch da. Und das, meine Damen und Herren, ist unsere Chance. Dann kommt der Soziologe, die Soziologin. Ja, wir haben Gebietsprobleme, das merken Sie. Da wir überall und nirgends unser Gebiet suchen, haben wir natürlich eine Chance. Die Praxis und Arbeitsfelder für Soziologen können sich sehr zügig gesellschaftlichen Erfordernissen anpassen. Wir verfügen nämlich über ein fachinternes Regulativ, so nenne ich das, uns sehr flexibel macht, nämlich die Unterscheidung zwischen einer allgemeinen Soziologie, einer allgemeinen Soziologie und vielen speziellen Soziologien oder wie man neuerdings auch sagt, materialen Soziologien. Das ist eine Unterscheidung, die hat Emil Durkheim eingeführt. Zunächst Sinn rein in fachinterne Fragen zu klären, das interessiert jetzt nicht. Die allgemeine Soziologie, dazu zählt man Fragen, die grundlegenden Theorien und Konzepte betreffen, die sich überall finden, wo es Gesellschaftliches gegeben ist. Also was wir Grundzüge der Soziologie gemacht haben, ist allgemeine Soziologie, denn Differenzierung, Handeln, Systemstruktur, Norm, das ist überall, wo Gesellschaft ist. Und dann gibt es eben spezielle Soziologien, das sind einzelne Arbeitsgebiete der Soziologie, manchmal sagt man Teildisziplinen, die, ja, wie kommen sie zustande? Sie kommen zustande durch die wundersame Wirkung eines Bindestrichs. Mithilfe eines Bindestrichs konnte man bei Bedarf jeden menschlichen Bereich, jede existierende Institution als ein Arbeitsgebiet für die Soziologie zugänglich zu machen. Also zur Familie konnte man eine Familiensoziologie gründen, zur Sprache eine Sprachsoziologie, zur Arbeit und Industrie eine Arbeits- und Industriesoziologie, zu Medien eine Mediensoziologie, zur Medizin eine Medizinsoziologie, zur Wirtschaft eine Wirtschaftssoziologie, zum Recht eine Rechtssoziologie, zur Kunst eine Kunstsoziologie, zur Literatur eine Literatursoziologie, zur Musik eine Musiksoziologie, Sie merken, zur Religion eine Religionssoziologie, zum Militär eine Militärsoziologie, zur Technik eine Techniksoziologie, zur Stadt eine Stadtsoziologie. Und als es dann zu Katastrophen kam, war für uns ja nichts naheliegender, als eine Katastrophensoziologie ins Leben zu rufen. Ne? Und solange es Soziologie gibt, gibt es natürlich immer auch eine Soziologensoziologie. Ist klar, auch hier ist Gesellschaft. Das ist dieser Trick mit dem Bindestrich, den Sie sich merken müssen. Später haben uns das natürlich die Psychologen und Pädagogen alles nachgemacht. Klar, es gibt ja auch okay, diese Bindestriche da. Wichtig ist, dass Soziologie wie kaum eine andere Disziplin zur Erzeugung neuer Spezialitäten in der Lage ist. Und es gibt kaum einen Bereich, der nicht soziologisch interessant gemacht werden kann. Aber nun, ob eine solche spezielle Soziologie nun bedeutsam wird oder eine kleine Randexistenz führt, das hängt, ja, wovon hängt das ab? Von den Ökonomien öffentlicher Aufmerksamkeit, vom Problemdruck, dass das als ein Problem empfunden wird, von der Bereitschaft, Jobs für Soziologinnen und Soziologen in diesem Bereich einzurichten. Ja, die speziellen Soziologien, die Bindestrichsoziologien, die kommen und gehen und kommen wieder neu und werden neu erfunden und so weiter. Das ist ein dynamisches Feld. Und wenn Sie wissen wollen, wo sich etwas im Fach tut und wo sich nichts tut, dann sollten Sie anklicken die Seite der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, Abteilung Sektionen, Sektionen und Arbeitsgruppen. Da finden Sie diese ganzen Bindestrich-Soziologien aufgelistet und dann gehen Sie in eine Sektion rein und gucken, ob die Leute da schlafen oder ob sie aktiv sind. Das ist der beste Weg herauszufinden, wo die Musik im speziellen Bereich spielt. Ja, die Gebiete der Soziologie ändern sich. Wir greifen auch in Zukunft das auf, was auf den Nägeln brennt, wo Gesellschaften ratlos werden, so ratlos wie im 19. Jahrhundert. Aber bei dieser Orientierung helfen uns natürlich auch immer wieder Traditionen, Erinnerung an unsere Traditionen. Und auf drei Traditionen will ich im Folgenden eingehen. Mit der Entdeckung der Gesellschaft als einer fraglich gewordenen Angelegenheit im 19. Jahrhundert bilden sich nämlich drei Optionen heraus, deren Erbschaften in die Soziologie eingehen und eigentlich auch bis heute die Imaginationen ihrer Wirksamkeit anregen. Es gibt eine Opposition, da sagt man, es geht, worum geht es denn in dieser Krise? Es geht um eine stabilere Sozialordnung. Das ist das eine. In der anderen Option geht es um etwas anderes, nämlich um eine bessere Gemeinschaft. Und in der dritten Option geht es darum, eine über sich selbst informierte Gesellschaft zu machen. Drei Antworten. Und diese drei Antworten kommen aus drei Traditionen, nämlich einmal der Polizeiwissenschaft, bitte mit EY zu schreiben, dann dem Sozialismus, bitte mit C zu schreiben und schließlich der Reportage. Ich will das kurz durchgehen. Ja, wie ist eine stabile Sozialordnung zu garantieren? Ja, zunächst wird man an den ganzen Bereich des Rechts denken, juristische Sphäre. Und über Jahrhunderte ist es ja auch völlig evident, dass menschliches Zusammenleben nur möglich ist, weil es Gesetze gibt, weil es Herrscher gibt, die Anordnungen, Gesetze erlassen. Die Ordnung zwischen Menschen ist stabil, deshalb. Aber das ist für uns nicht der Punkt, der zentrale Orientierungspunkt, der entscheidende. Für die Entstehung von professionellen Orientierungen in der Soziologie ist ein anderes Feld viel wichtiger als dieses juridisch-rechtstechnische, nämlich das der alten Polizeiwissenschaft des 18. Jahrhunderts, die im 19. Jahrhundert dann in Staatswissenschaft umgetauft wurde. Und diese Beibehaltung der altertümlichen Schreibweise mit EY, die soll verhindern, dass sie bei Polizei etwa an den Bildungsstreik und die heutige Polizeibegleitung von Demonstrationen denken. Bei Polizei als Verkehrspolizisten, das ist etwas anderes. Und dieser kritische Beigeschmack, den das Wort Polizei in manchen Situationen heute hat, ist eben auch ein Ergebnis des 19. Jahrhunderts. Und ganz anders sah eben die Sache aus, als die Staaten noch jung waren. Da konnte ein Gelehrter, ich sage Ihnen, wer das ist, vielleicht stoßen Sie irgendwann nochmal auf ihn, Johann Heinrich Gottlob von Justi, der konnte noch schreiben, ich zitiere, der Endzweck der Polizei ist demnach durch gute innerliche Verfassungen die Erhaltung und Vermehrung des allgemeinen Vermögens des Staats zu bewirken Und gleich wie das allgemeine Vermögen des Staats nicht allein alle der gesamten Republik und allen Mitgliedern derselben zuständige Güter, sondern auch die Geschicklichkeiten und Fähigkeiten aller zu der Republik gehörigen Personen unter sich begreift, so muss die Polizei beständig bemüht sein, den allgemeinen Zusammenhang dieser verschiedenen Güter vor Augen zu haben und eine jede Art derselben zur Beförderung der gemeinschaftlichen Glückseligkeit immer dienstlicher und brauchbarer zu machen. Dieser Endzweck der Polizei kann ohne eine vollkommene Kenntnis dieser verschiedenen Güter nicht erreicht werden. Zitat Ende, das ist 18. Jahrhundert. Also das ist eine andere Polizei. Das ist eine Polizei, die die Steigerung der kollektiven und individuellen Kräfte der Staatsmitglieder und nichts weniger als ihre Glückseligkeit im Sinn hat. Das ist eine Polizei, eben mit EY, die kümmert sich um Erhaltung und Vermehrung. Sie befasst sich nicht mit den Verhältnissen von Volk und Herrscher wie die Juristen, sondern sie befasst sich mit Bevölkerung, mit der Bevölkerung. Wenn Sie darauf achten, Volk ist eine juridisch-politische Kategorie. Man redet vom Herrscher und seinem Volk oder wie wir bei uns in der Bundesrepublik, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Es gibt Volkssouveränität, aber es gibt keine Bevölkerungssouveränität. Und die Bevölkerung, das ist sozusagen unser Gegenstand in der Tradition der Polizei- und Staatswissenschaftler des 18. und 19. Jahrhunderts. Was ist die Bevölkerung? Was ist die Bevölkerung? Die Bevölkerung, das sind Personen, die ein Staatsgebiet bevölkern. Und hieran schließen sich nun eine Menge Fragen an, die immer wieder zur Anlage von Wissensbeständen führen. Die Bevölkerung, das ist zunächst mal ihre Fruchtbarkeit. Wie hoch ist die Geburtenrate? Wie hoch ist die Sterblichkeit? Dann geht es um die Zusammensetzung. Wie viele Frauen gibt es? Wie viele Männer gibt es? Wie sieht die Zusammensetzung nach Generationen aus? Wie lang leben die Personen? Bevölkerung, das ist aber auch die Produktivität der Personen, die Art und Verteilung der Berufe, des Zusammenhangs von Berufen und dazugehörigen Ressourcen, die Art der Qualifikation, was haben sie gelernt, wie sind sie ausgebildet. Dann richten sich auf die Bevölkerung Fragen der Sicherheit der Bevölkerung, der Regenerierung der Produktivität, Gesundheitszustand, Krankheitshäufigkeit, Ernährungszustand, Wohnverhältnisse, haben sie die richtigen Klamotten im Winter etc. Also zusammengefasst alles, was zur Bevölkerung als dem wichtigsten Gut eines Staates gehört, das ist der Gegenstand der Polizeiwissenschaft. Also gerade nicht der untertänige Bürger oder der demokratische Bürger oder so etwas, sondern die fruchtbaren, Reichtum vermehrenden Personen und die sollen gefördert werden. Und dazu braucht man ein Wissen. Dazu muss man etwas wissen, nämlich die möglichst vollkommene Kenntnis dieser Güter. Also Wissen um alles, was mit der Bevölkerung zusammenhängt, das ist bis heute ein Orientierungspunkt der Soziologie. Und da haben wir viel von übernommen. Zum Beispiel Statistik. Statistik. Ne? Man braucht Zahlen. Wie viele Personen gibt es überhaupt im Staat? Wie viele leben? Wie viele Studierende sind eigentlich in der Vorlesung? Wie viele sind an der Uni? Ohne Zahlen sind Aussagen über den Gegenstand Bevölkerung überhaupt nicht möglich. Daher gehört Statistik ins Studium, obwohl die wenigsten von Ihnen vielleicht tatsächlich dann Statistiker, Statistikerinnen werden wollen, denn Statistik ist ein unentbehrliches Mittel, das haben Sie bei Waldo Blinkert auch schon gelernt, der quantitativen Sozialforschung, kurz abgekürzt Quanti. Dann eine andere Sache kommt aus dieser Tradition, nämlich das, was man Lageberichte nennen kann, Lageberichte. Denn Polizeiinspektoren, die nur am grünen Tisch Zahlen, Kolonnen addieren, die sind natürlich überhaupt nicht ausreichend. Warum? Weil Zahlen eben täuschen können. Man muss die Dinge direkt in Augenschein nehmen. Und seit dem 18. Jahrhundert reisen eben diese Wissenschaftler im Lande herum, beobachten, besichtigen, führen Gespräche, vernehmen die verschiedenen Parteien, notieren sich Lob und Tadel, notieren sich die Klagen, schreiben, was stolz die Gemeinde als Errungenschaft da präsentiert. Sie gewinnen einen Eindruck, sie machen sich ein Bild von der Lage, ordnen die Informationen, sie recherchieren, sie schreiben Lageberichte und das ist die Geburt unserer qualitativen Sozialforschung, die Sie kennen. Ja, Soziologie hat einen Teil dieses Erbes aufgenommen und es gibt da auch ein implizites Ideal, wenn man so will. Was ist der Endzweck? Der Endzweck ist, wie soll man sagen, die gute Verwaltung. Warum ist die Verwaltung gut? Sie ist erstens gut, weil sie informiert ist, weil sie genau Bescheid weiß, weil sie sich nichts vormachen lässt. Die gute Verwaltung bringt Realität, die Nöte der Bevölkerung ans Licht, und an diesem Idealbild partizipieren wir eigentlich auch bis heute. Für uns ist die vorfindliche Art der Verwaltung nie der Weisheit letzter Schluss. Das stürzt uns oft in berufliche Probleme, das muss man dazu sagen, denn eine gute Verwaltung liegt nicht unbedingt automatisch im Interesse derer, die über Stellenbesetzungen entscheiden. Also so ein Chef, der steht dann schon bei der Besetzung von Posten im Bereich der Administration vor der Frage, was mache ich denn jetzt? Stelle ich einen Soziologen, eine Soziologin ein, die mir dann womöglich noch sagen, wie die Lage wirklich ist? Oder nehme ich doch lieber einen Juristen, der neue Regeln für das Institut schreibt? Ja, das ist die Tradition der Polizeiwissenschaft, und wir haben noch zwei, auf die ich noch kurz eingehen möchte. Sozialismus, mit C geschrieben, wohlgemerkt. Das ist eine Idee, die Platz greift, wenn es gar nichts mehr zu optimieren ist, zu optimieren gibt, und Menschen auf die Idee kommen, es muss überhaupt eine neue Gesellschaft her. Es gibt eine Bindung zwischen Soziologie und Sozialismus. Noch 1928 auf dem Soziologentag musste das der Vorsitzende erklären, dass Soziologen keine Revoluzzer sind. Aber es bleibt natürlich, nicht zuletzt durch Marx und derer, die in dieser Tradition arbeiten, bleibt das innere Band bestehen, dass Soziologie im Guten wie im Bösen mit allen historischen und aktuellen Bestrebungen verbindet, die eben eine andere, eine bessere Gesellschaft als die bestehende haben wollen. Eine lange, lange Tradition, da gehört nicht zu nur Marx dazu, sondern viele, viele andere. Dieser Traum von einer besseren Gesellschaft, den finden Sie früh in den Sozialutopien der frühen Neuzeit. Thomas Morus, den wir den Namen Utopie verdanken. Das ist eine Richtung, ich nenne das immer konstruktiv-utopischer Sozialismus. Da denkt man sich aus, der Utopist denkt sich aus, wie das besser sein könnte. Nicht wahr? Wie soll das aussehen in einer anderen Gesellschaft? Konstruktiv, utopisch. Ein ganz anderer Traditionsstrang des Sozialismus, die sagen, was soll also überhaupt diese Pinseleien von Idealgesellschaften? Lasst uns doch einfach anfangen. Wir fangen einfach mal an mit der neuen Gesellschaft. Und zwar klein. Klein anfangen. Nicht hier in der WG oder in unserer Stadt oder vielleicht etwas außerhalb, wo es billiger ist und besser geht, werden wir aus Staatsbürgern der alten Ordnung zu Genossen einer neuen Gemeinschaft, gründen wir Genossenschaften, Gemeinschaftsprojekte, landwirtschaftliche Kommunen etc., in denen es eben anders zugeht als in der Gesellschaft, besser zugeht, genossenschaftlich. Also, eine Form ist konstruktiv-utopisch, die andere genossenschaftlich. Im 19. Jahrhundert blüht dieser Genossenschaftssozialismus. Und dann gibt es aber auch andere, die sagen, also hier diese Mini-Basteleien da, das bringt überhaupt nichts. Wir müssen das Alte einfach abschaffen. Abschaffen, weg damit. Eine revolutionär-eliminatorische Alternative. Sturz der alten Ordnung, Umbringen der alten Kader etc. Weg mit den Leuten. Eine Alternative, vor der zurückschreckend andere dann gesagt haben, nein, eher defensiv, eher gründen wir Interessenverbände. Arbeiter schließen sich zusammen und es entsteht eine vierte Form des Sozialismus, die Ihnen ja auch bis heute vertraute gewerkschaftliche Orientierung. Das sind sozusagen Traditionsmassen, deren Orientierung in die Soziologie eingegangen sind. Polizeiwissenschaft, Sozialismus und noch eine dritte, und dann machen wir ein bisschen Pause und dann komme ich zu Berufschancen heute. In den Umbrüchen des 19. Jahrhunderts wachsen die Städte und die Menschenmassen in der Stadt. Die werden zu einer neuen Erfahrung. Auf dem Dorf kennt jeder jeden, es ist klar. Fremde, Zugereiste können sofort identifiziert werden. In der Stadt ist das ganz anders. Und diese neue Erfahrung der Massen in der Stadt, die ersten, die dafür ein Gespür bekommen haben, das waren Schriftsteller. Es waren Schriftsteller, die diese Großstädte des 19. Jahrhunderts in Europa mit dem Dschungel verglichen. Sie kennen den Topos, Dschungel, Großstadt. Und zwar ein Dschungel, der zu ganz außerordentlichen Beobachtungen und Reflexionen Anlass bot. Denn in Städten gibt es eine eigenartige Mischung von Sichtbaren und Unsichtbaren, von Oberflächlichen und von Geheimnisvollen, von hellen Vierteln und dunklen Vierteln. Und zu den ersten Literaturen, die über die Stadt geschrieben wurden, gehört die Detektivgeschichte, der Kriminalroman. Der Detektiv, was ist das? Das ist eigentlich, wenn man so will, die Verkörperung der umherwandelnden Ratio in der Stadt, der vermöge seiner Beobachtungsgabe und seiner intellektuellen Kräfte in der Lage ist, die Verbrechen, von denen er gehört hat, aufzuklären und darüber zu schreiben und so zu schreiben, dass es spannend ist. Er informiert über Sensationen. Und dazu muss der Detektiv auch Strategien der Orientierung ausbilden, die eben Städten gerecht werden. Städten, Haufen von Artefakten, Ansammlungen konkurrierender Weltbilder, Massierung von Fremden. Und die Orientierungen des Detektivs sind eben doch ganz andere als diejenige, die eine gute Verwaltung anstreben. Das ist auch eine ganz andere Orientierung als derjenigen, die eine bessere Gesellschaft haben wollen. Und hier entspringt sozusagen in den großen Städten, könnte man sagen, aus dieser Binarität von Staatswissenschaft und Sozialismus entspringt aus den literarischen Fantasien der Detektivliteratur eine professionelle Opposition zum Praktiker der besseren Gesellschaft und dem Praktiker der guten Verwaltung tritt eben eine dritte Gestalt hinzu, der Reporter, die Reporterin, die Reporter, die Reportage. Die Großstadt, was ist das? Die Großstadt ist der Ort, der fortwährend Nachrichten generiert, News. Presse und Großstadt gehören zusammen. Und zu den frühen Formen des Journalismus gehört eben Berichterstattung, vor allem natürlich über Verbrechen, die in der Stadt stattfinden. Reporter lungern vor den Polizeibüros herum, um Neues zu erfahren, nehmen an Gerichtssitzungen teil, sie gehen in Stadtteile hinein, die verrufen sind, und schreiben über sie. Sie kontrastieren reiche und arme Viertel und zwischen den Gesinnungsblättchen der Linken und den monatlichen Einbruchsstatistiken der Polizei bringen Reporterinnen und Reporter eben News hervor und dazu, und das kommt jetzt der Punkt, weshalb sie zur Soziologie gehören, dazu bedienen sie sich spezieller Techniken der Recherche und diese Techniken der Recherche werden in die Soziologie eingehen. Was machen die Reporter? Sie fragen Leute aus, sie machen Interviews, sie nehmen verdeckt an Sitzungen sonst geschlossener Gesellschaften teil, sie enthüllen Skandale, Schiebereien. Und historisch gesehen ist es gerade der Journalismus des 19. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, der das große Laboratorium der Methoden empirischer Sozialforschung ist. Interview, teilnehmende Beobachtung, Experiment. Und für diese Entwicklung steht ein Name, nämlich Robert Ezra Park. Zuerst Reporter, zeitweise Presseagent des farbigen Bürgerrechtlers Booker Washington. Dann 1914 mit 50 Jahren eine kleine Stelle bei den Soziologen in Chicago. Dort gerät er in Kontakt mit den Ethnologen, die gerade aus Neuguinea zurückkommen und da teilnehmend, Sie erinnern sich, Malinowski, diese Linie, teilnehmend an den Indianertänzen, eingeborenen Tänzen teilgenommen haben. Und dann sagt sich Park, why go to the North Pole or climb Everest for adventure when we have Chicago? Und er wird Begründer der berühmten Chicago School of Sociology, deren Produktionen bis heute Vorbilder für soziologische Fallstudien sind. Das alles finden Sie in der schönen Studie von Rolf Lindner, die Entdeckung der Stadtkultur mit dem sozusagen programmatischen Untertitel Soziologie aus dem Geist der Reportage. Ja, drei Traditionen, die uns immer wieder helfen, unser Problem. Soziologie ist überall und nirgends, das Gebiet der Soziologie ist überall und nirgends uns zurechtzufinden. Und wenn wir das zusammennehmen, so haben wir auch schon eigentlich die drei Ziele. Wenn die Eltern sie fragen, ja, studierst doch jetzt Soziologie, was wollt ihr denn überhaupt? Dann können sie gleich sagen, drei Ziele haben wir. Verlässliche Ordnung, das erste, Sie wissen aus welcher Tradition das jetzt kommt. Verlässliche Ordnung, bessere Verhältnisse, spezifische Informiertheit. Jetzt machen wir 10 Minuten Pause und dann geht's über die Berufschancen weiter.